Die Hyänen. Vor 100 Jahren. Krieg. Krieg in Afrika. Den ganzen Tag über hatte auf dem Schlachtfelde ein furchtbarer Kampf getobt. Mit einem wahren Heldenmut war auf beiden Seiten gestritten worden. Nun aber wird es allmählich Nacht. Die Soldaten sind ermüdet, sie können nicht mehr weiterkämpfen. Sie sehnen sich nach Ruhe und erquickendem Schlaf. Die Schlacht ist beendet. Kein Schuss ist mehr zu hören. Die Truppen der beiden Armeen gehen in ihre Zeltlager zurück. Bald ist kein Laut mehr zu hören. Anders auf dem Schlachtfelde. Inmitten der Toten liegen jammernde Schwerverwundete. Der eine hat einen Schuss in die Brust bekommen und ringt stundenlang mit dem Tode. Neben ihm ein feindlicher Soldat. Ihm hat ein Geschoss ein Bein weggerissen. Herzzerreißend ruft er um Hilfe, aber es ist niemand da, der ihm beistehen kann. So liegen bunt durcheinandergewürfelt Freund und Feind auf dem Schlachtfelde. Sie erwarten Beistand oder ersehnen Erlösung von ihren Qualen durch den Tod. Allmählich werden die Schreie immer seltener. Der Schlaf bringt den Verwundeten ein seliges Vergessen. Nun ist es totenstill. Plötzlich aber erklingt aus den nahen Büschen ein sonderbarer Ton. Es ist ein Kreischen, das mehr dem Lachen gleicht als dem Heulen. Horch, jetzt hören wir es schon wieder. Und jetzt von einer ganz anderen Seite. Jetzt vernehmen wir es sogar doppelt und dreifach. Und dann setzt ein Massengeschrei ein, das uns das Schaudern überkommt. Was ist los? Wer sind diese geheimnisvollen Geschöpfe? Sind es Menschen? Sind es Tiere? Angestrengt blicken wir in die Nacht hinein, aber wir können nichts sehen. Auf einmal tritt der Mond hinter den Wolken hervor. Es ist hell. Wir erblicken vor uns eine ganze Anzahl von Tieren. Sie sehen aus wie Hunde, aber sie sind viel größer und viel hässlicher als diese. Ihr Fell ist gefleckt, der Leib kurz, der Hals dick, die Vorderbeine sind krumm, die Augen liegen schief und funkeln unheimlich. Immer näher kommen die Tiere. Ein scheußlicher Geruch geht von ihnen weg. Und nun erkennen wir sie. Es sind Hyänen. Es sind die Leichenfledderer des Schlachtfeldes. An uns wagen sie sich nicht heran, dazu sind sie zu feige. Sie haben auch ein ganz anderes Ziel. Sie wollen die Toten des Schlachtfeldes und die hilflosen Verwundeten auffressen. In dichten Rudeln schleichen sie weiter, ihre Nase wittert Blut. Das Kreischen bricht plötzlich ab. Immer mehr Hyänen kommen herbei. Wie viele mögen es sein? 100? 200? Wir können es nicht schätzen. Und dann geschieht etwas Grauenhaftes. Die Hyänen stürzen sich auf die Toten und Verwundeten, auf Freund und Feind. Ein schauerliches Zerreißen und Morden hebt an. Zu dritt und zu viert fallen sie über jeden einzelnen Verwundeten her. Jede Gegenwehr ist vergeblich. Die Bluthunde zerreißen die Verletzten und die Toten in Stücke. Stundenlang dauert dieses schauerliche Morden. Erst als der Tag graut, sammeln sich die Hyänen und verschwinden langsam in den Büschen. Auf dem Schlachtfelde aber liegen die Skelette von Freund und Feind. Die Schlacht des Vortages hatte für beide keinen Erfolg gebracht. In der Nacht aber kamen die Hyänen und sie fraßen Freund und Feind.